Weil sonst haben wir ja Ruhe gefunden. Wir sind ja keine Randalierer. Nein, oder eine schreien oder sowas gibt es bei uns. Dann nur jubeln und anfeuern. Ja. Sagt Gerlinde Bernold, Obfrau der Golden Girls. Die Golden Girls sind ein Fußball-Fanclub, bestehend aus 9 Damen. Das Küken ist 46, die älteste ist 81 Jahre alt. 10 Jahre gehen sie jetzt schon auf den Fußballplatz und unterstützen ihren Stammclub SV Gusswerk. Seit 2008 gehören die Golden Girls wohl zu einem der kultigsten Fanclubs der Bundesliga. Sie besuchen nämlich jedes Heimspiel des SV Kapfenberg. In Kapfenberg ist im Großen und Ganzen jetzt schon eine super Stimmung. Gegen 2008, genau. Am Anfang haben sie rausgefahren, ja, also genau. War es immer ruhig und cool. Jetzt haben schon immer mehr Fans und mehr Fans. Da waren wir die Einzigen, die so oft geschrien haben. Über all die Jahre haben die Golden Girls bereits Kultstatus erreicht und werden regelmäßig vom Stadionsprecher begrüßt. Beim SV Kapfenberg sei es wie in einer großen Familie, so Gerlinde Bernold. Die Girls schätzen den Trainer Werner Gregoritsch und sind mit den Vereinsverantwortlichen per Du. Das ist eine ganz große Freundschaft entstanden, ja. Wir werden sehr geschätzt und wir schätzen auch die Trainer und alles. Mit ihrem Club sind sie hochzufrieden. Einzig und allein mit dem Schiedsrichter sind die Damen nicht immer einer Meinung. Hier, da müssen wir uns schon zurechtweisen. Da geht's ja nur. Hast du wieder gesagt, passt jetzt? Man sagt, ja, jetzt passt. Mehr als 9 Mitglieder wollen sie nicht haben. Obfrau Gerlinde Bernold meint, dass es sonst nicht dasselbe wäre. Die weiblichen Fußballfans sind hoch motiviert, ihre Spieler anzufeuern. Und das aus einem einfachen Grund. Mir ist wichtig, ein Spieler schießt und dass man da der Jugend ist. Ja. Und das ist mir wichtig. Ja. Die Golden Girls hoffen, dass der SV Kapfenberg den Klassenerhalt schafft und eine weitere Saison in Österreichs höchster Liga bestreiten kann. Denn der hohe Zeit- und Kostenaufwand der Damen soll sich auch bezahlt machen. Da haben wir ganz mit Freude, weil für das leben wir, für den Fußball. Die Golden Girls, ein Fanclub zum Gernhaben.